Love is in the air, 20 Uhr, 11 Minuten. Heute am Dienstag. Liebe liegt in der Luft. Und Neujahrsgrüße. Zum Beispiel Kaktus, der irre Jeansladen in Freudenstadt, wünscht allen seinen Kunden ein bestes 1993. Mit dem Titel Mein kleiner grüner Kaktus, wie könnte es auch anders sein? What would you like to hear again? Radio Ladies First. Oh no! Oh yeah! Tell me something. What's going on? Get off! get up and move your body. Get up. Blumen im Garten, so 20 Arten, von Rosen, Tulpen und Narzissen. Leisten sich heute die kleinsten Leute, das will ich alles gar nicht wissen. Ein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon, holleri, holleri, hollero. Was brauch ich rote Rosen, was brauch ich roten Mohn, holleri, holleri, hollero. Und wenn ein Bösewicht was von mir so viel spricht, dann hol ich meinen Kaktus und der sticht, sticht, sticht. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon, holleri, holleri, hollero. Man find's gewöhnlich, die Frauen ähnlich, denn Blumen ist sie keine Tragen. Doch ich sag täglich, das ist nicht möglich, was soll die Leute sonst von mir sagen? Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon, holleri, holleri, hollero. Was brauch ich rote Rosen, was brauch ich rote Mohn, holleri, holleri, hollero. Und wenn ein Bösewicht was Ungezogenes spricht, dann hol ich meinen Kaktus und er sticht, sticht, sticht. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon, holleri, holleri, hollero. Pop, pop, pop, piep, piep, piep, piep, piep. Klopft an die Türe, na du besuchst so früh am Abend. Es war der Krause vom Nachbarhause, der sagt, verzeihen Sie, wenn ich frage. Sie haben einen Kaktus auf Ihrem kleinen Balkon, holleri, holleri, hollero. Der fiel soeben runter, was halten Sie davon, holleri, holleri, hollero. Der fiel mir aufs Gesicht, aufs Glauben oder nicht. Nun weiß ich, dass ihr kleiner grüner Kaktus sticht. Bewahren Sie Ihren Kaktus gefälligst an das Moor. Holleri, holleri, hollero. Der sticht und sticht und sticht, der kleine grüne Kaktus. Jawohl! Nonstop Music! Zwei Tage vor Silvester. In a dirty old town on the back of the time, setting my sights on gold. It's plain to see, it's black and white. This Geordie boy's gonna do alright. Gonna make you dance, gonna make you sing. Those Geordie boys do anything. Tell it like it is, today will take its time to tell you what tonight might bring. They'd spur you on in London town when you hear those Geordies sing. Sing. Walking the time is all mine, all mine. Walking the time is all mine. Come on. Walking the time is all mine. So come around and get on down. Everybody do their thing. You'll know for sure that they're in town when you hear those Geordies sing. They'll build you up, never knock you down. They won't give up the fight. The time is now, the time is right. Let's dance on a Friday night.

Diese Woche passiert. Karin fährt durch die Stadt, als plötzlich der Motor streikt in ihrem Fahrzeug. Die Verkehrsampel wechselt von Rot zu Rot, von Grün zu Grün und wieder zurück zu Grün. Aber sie kann den Wagen nicht in Gang bringen. Was ist denn los, Fräulein? Fragt der Verkehrspolizist freundlich, der in Weihnachtsstimmung war. War noch keine Farbe dabei, die Ihnen gefallen hat? Ja, ja, ja, ja, ja. So, jetzt kommt unser Gewinnspiel, Lachschwärmer. Hey, young gangs, we have many questions. Ja, unser Gewinnspiel. So, und da habe ich jetzt einen Parodisten. Er macht so ein paar Politiker nach, Schauspieler und einen Oberbürgermeister und einen Humoristen. Sechs Namen brauche ich. Sechs Originalnamen brauche ich. Der macht mehr nach, aber sechs will ich wissen. Dann gibt's eine CD. Also, aufgepasst, los geht's. Aber kannst du nicht einmal in deinem Leben, ein bisschen freundlicher sein? Ist ja zum Kotzen mit dir. Nicht ich bin zum Kotzen, sondern das Programm ist zum Kotzen. Ich weiß gar nicht, was du willst. Ich bin gestern wieder super angekommen. Wenn Sie mir noch einmal beim Partie auf den Füßen rumtrommeln. Ich stelle mir beim Schlussapplaus vor Sie. Das wird Ihnen nichts nützen. Diese Ohren sind ja nicht zu übersehen. Ich bring ihn um. Deine Wimper hängt schief. Komm mir mal jemand aus meinem Fummel helfen. Schlüpfer, Mieter, Strümpfe, Strapse, Hosen. Also so fett er auch ist, aber seine Nummer kommt immer an. Die Luft ist doch wieder wie zum Schneiden. Also wenn ich jetzt auch mal was sagen darf, ich werde ja neuerdings auch im Kabarett immer nachgemacht. Also da, wo sonst nur die ganz Wichtigen nachgemacht werden, also mental gesehen so. Also wo da also auch ein politischer Hammer hinterhängt. Und ich muss jetzt mal lullern gehen. Und ich muss Bezug nehmen auf Seite 17, Absatz 3 dieses Magazins, euch mitteilen, dass unsere liebe alte Partei noch viel älter aussieht, als wir es bisher vermutet haben. Da gibt es doch diesen kleinen Ministerpräsidenten aus Saarbrücken, der mich schon seinerzeit wegen dem Doppelbeschluss angepisst hat. Nimm doch den, der kann nur so viel. Also Willi, wie besprochen, wir parken jetzt am Luisenplatz, gleich in dem Aldi. Da gibt's nämlich keine Parkuhren. Hebt ihr doch, also, da denkt man nichts Böse, weil ich hab's jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr vermissen. War eine der dann Häusle, Gärtle. Als Oberbürgermeister Stuttgart kann ich sagen, dass die Landeshauptstadt Stuttgart mit ihren Museen und ihrem Tanzballett sich durchaus mit anderen Landeshauptstädten messen kann. Nachtschwärmer? Das ist wohl klar. Er ruft mich an. Sechs Namen brauche ich. Nun, liebe Kinder, gebt fein acht. Ich habe euch etwas mitgebracht. Nachtschwärmer, du bist dran. Du bist dran jetzt hier. 07229 30 77 30. Nur 77 30 So, jetzt bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Jetzt habe ich mal zuerst dran den Udo aus Rudersberg. Er ist 18, ist bei Waiblingen in der Nähe, ja? Ja, genau. Hallo Udo. Hallo. Hast du Urlaub zwischen Weihnachten und Neujahr? Ja, ich habe Ferien. Ferien? Ja. Noch besser. Wunderbar. So, was kannst du jetzt mir alles sagen? Norbert Blüm. War nicht dabei. Nicht Willy Brandt. Richtig. Franz Josef Strauß. Genau. Rommel. Ja. Boris Becker. Boris Becker. Helmut Schmidt. Genau. Oh. Noch einer? Ich tippe mal auf der Weigel. War dabei, jawohl. Da war noch dabei Willy Reichert. Und Herbert Wehner. Super, jawohl. Und Helmut Schmidt war auch dabei, Ex-Bundeskanzler. Toll! Eine CD, bleibt dran! Ich m'envoie en l'air, ça c'est super. Media, Mittelbahns größte Hi-Fi-Stereo-Auswahl in Offenburg mit dem Verkehrsservice. 20.34 Uhr, Radio Ladies First aus Baden-Baden mit einer Verkehrsmeldung. L384 Mössingen-Gomaringen zwischen Mähren und Gomaringen, Gefahr durch freilaufende Pferde. Vorsicht bei der Einfahrt des Alabama Express! Alabama Express? Ist das der zur Country Disco Alabama in Bruchsal unter Grombach? Genau. Und fährt von Mittwoch bis Samstag? Genau. Und hält donnerstags zum kostenlosen Tanzkurs? Freitags mit super Country Music vom DJ und ab und zu crazy Live-Shows? Und samstags Top Country Music live pur? Genau. Na dann, nichts wie los. Country Disco Alabama in Bruchsal unter Grombach, direkt an der B3. FirstFinanz, eine Initiative von Radio Ladies First. FirstFinanz verschafft Ihnen finanzielle Vorteile. Deshalb anrufen und aufsprechen 07222 14544 07222 14544. Sichern Sie sich unser Angebot des Monats. Eine sagenhaft günstige Rentenversicherung. Sichern Sie sich dieses Angebot noch 1992. Lassen Sie sich Qualität auf der Zunge zergehen. Im Gasthaus Bertholdshöhe, Villingen-Schwenningen-Wieselbergstraße. Täglich von morgens um 7 bis nachts um 1 durchgehend warme Küche. Gasthaus Bertholdshöhe. Wir wollen für Sie erste Klasse sein. Na, was machst du denn hier? Ich sitze hier und warte auf den Charlie. Wir sitzen hier und warten auf den Charlie. Wenn jetzt die Tür aufgeht, ist das der Charlie. Die Tür geht auf. Wer kommt herein? Das darf doch nicht wahr sein. Das ist doch Matthias Reim. Ich hab geträumt von dir. Aber ich sitze hier und wart nur auf den Charlie. Die Tür geht auf, ist Charlies Frau. Er liegt zu Haus, wie immer blau, oh so blau. Aber nicht doch. Sitze hier und morgen ist Charlie 2000 unterwegs. Morgen Mittwoch, den 30.12. Und zwar in Denkingen, in der Festhalle Denkingen. Oh Charlie. Das ist Rottweiler Richtung Speichen und dann links ab Richtung Gosheim. Mach doch mal die Lichter schneller. Disco Charlie. Immer lacht er. Das ist die letzte Riesenparty in diesem Jahr. Und wird mal super stark. Samstag, 2. Januar 93, Dunningen Festhalle. Drum sind wir auch geblieben. Dann kommt der Dienstag. Tag vor drei König, Dienstag, 5.1. Rastatt, die Partnerhalle. Zum ersten Mal Radio Ladies First präsentiert. Charlie 2000 und Karaoke singen. Und das habe ich ja gestern schon gesagt, da kann alles gesungen werden, was man will. Playbacks sind jede Menge da. Ganz einfach. Dann schon vormerken, den 9.1. Samstag, Apenweier, Schwarzwaldhalle, da bin ich auch. Charlie ist mit seinen Leuten da. Komm so schnell du kannst zu Charlies Bar. Heute Abend wird getanzt mit Charlies Bar. Und jeder. Und nicht vergessen, Silvesterabend ab 20 Uhr hier auf der 100,4. Party Time für Nachtschwärmer. Bubble.

mit dem besonderen freundlichen Service. Zweimal in Herxheim bei Landau wünschen allen Kunden und Geschäftsfreunden ein erfolgreiches neues Jahr mit dem Titel Fantasy von Lionel Oz. Think on the best. Food Security Radio. The best in the country.

Glas ist leer und ich bin so breit. In der Kneipe breit, so Eissaison. ProMedia, Mittelbahns größte Hi-Fi-Stereo-Auswahl in Offenburg mit dem Verkehrsservice. 21 Uhr und 2 Minuten Radio Ladies First aus Baden-Baden. L384 Möschingen-Gomaringen zwischen Mähren und Gomaringen. Gefahr durch freilaufende Pferde. Wenn Sie wie ich das Besondere wollen, Arena Bar, Freiburg in der Schwarzwaldstraße 2. Das sollten auch Sie sich gönnen. Hurricane, die Superdisco in Kiel-Sundheim Industriegebiet. Präsentiert die Silvesterparty mit Sektempfang, Riesen, Neujahrstorte, Neujahrsbrezeln, Showtime und Stimmung. Einlass ab 21 Uhr. Silvester Party im Hurricane Kiel Sundheim. Marina, Marina, Marina. Hurricane, oh Hurricane. The new fascination. Hurricane, oh Hurricane. The new fascination. Passez une soirée extraordinaire à la discothèque Hurricane. À 5 km de la frontière, discothèque Hurricane. À Kelsunheim, Siemensstraße 7, Hurricane. Wow, wow, wow. Now here's what I want you all to do. Ihr Fachgeschäft Leder Franz in Bruchsal wünscht allen Kunden ein erfolgreiches neues Jahr mit dem nächsten Titel I Won't You Let You Down ganz neu. Dengel, dengel, dengel, dengel. 20 Uhr laut Infratest das meistgehörte private Abendprogramm in ganz Baden-Württemberg. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Richard? Ja? Ich muss mal mit dir reden, Richard. Ach ja. Du weißt ja, dass ich wahnsinnig viel Pech gehabt habe in den letzten Wochen. Ne? Ja. Hab dir erzählt, ich bin aus der Firma rausgeflogen. Ach. Fristlos entlassen, ohne einen richtigen Grund, ja? Ja. Dann habe ich diesen Unfall gebaut, mich mit dem Auto überschlagen, Autototalschaden, ja? Ach ja. Dann haben sie mir die Wohnung ausgeraubt, alles mitgenommen, alles, ja? Ja. Ich sag dir, das wäre ja alles noch zu verdauen gewesen, ja? Ja. Irgendwie, aber jetzt sagt mir vor einer Stunde Karin, ja? Ja. Sagt mir ganz plötzlich, dass sie mich nicht mehr liebt, dass das ein anderer Typ wäre und dass sie mich nie mehr wiedersehen will. Ach ja. Richard, ich bin mit Nerven so am Ende, ja? Ja. Ich glaube wirklich, das ist das Beste, wenn ich hier gleich vom Balkon springe, ja? Ja. Ich sehe überhaupt nur noch eine Chance, Richard, ja? Ach ja. Und deswegen frage ich dich jetzt mal als meinen allerbesten Freund, ja? Ja. Und zwar denke ich mir, die einzige Chance, die ich noch habe, ist, dass du mit Karin nochmal über die ganze Angelegenheit sprichst, ja? Ja. Richard, würdest du das für mich tun? Och, nö. Ein unliebsamer Mensch ist das doch. Uhr 13. You. Stop this record. Weihnachten. Weihnachten. Wann gibt's denn hier Geschenke? Weihnachtszeit, du stille Zeit der Lichter und Geschenke. Jedes Jahr ab Mitte August freu ich mich, wenn ich an dich denke. Weihnachten. Nikolaus. Weihnachten. Die Weihnachtsdeckchen. Die Geschenke. Und den Baum. Nikolausi. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Santa Claus, ja, du, du, du, yes, yes, bam. Ja, guck mal durch den Tüdel. Jetzt ziehen wir uns einen Oldie rein. Ein Oldie-Mix-Spezial für meinen Nachtschwärmer. Sing, komm, sing! Sing, komm, sing! Sing, komm, sing! Wie ein Märchen fing es an, dass die Zauberfee sein. Wer von euch noch träumen kann, hört sich die Geschichte. Uhr 19 all the time by Charlie. Weine nicht, wenn der Regen fällt, dam dam dam dam dam. Es gibt einen, der zu dir hält, dam dam dam dam. Yeah. Ich begrüße Sie alle recht herzlich. Jungs, es ist soweit. Hannelore, Hannelein, alle sind Sie so gemein. Everyone could repeat it from the first phrase. Der letzte Cowboy auf dieser Welt. We have contact with unidentified flying object, over. Beer, wine, women, yeah. Nach einem verdammt harten Ritt, ein verdammt gutes Programm. Uhr, na Schwimmer, das waren Sie schon wieder. Fast die ersten anderthalb Stunden heute am Dienstagabend. Ganz kurz nochmal die Termine von Charlie. Morgen Mittwoch, 30.12. Dinkingen, Festhalle Nähe Rotweil. Samstag, 2.1. Dunningen. Dienstag, 5.1. genau zu hören, Rastatt. Rastatt, die Badener Halle. Und am Samstag, den 9.1. Appenweier, Schwarzwaldhalle. Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute für Sie aus Las Vegas. The King of Rock and Roll. Nein, danke, jetzt nicht. Kommt schön ins neue Jahr rüber, Nachtschwimmer. Am Silvester bin ich ab 20 Uhr hier auf dem Kanal. Oh. Und da werde ich die x-tausend Partys im weiten Radioland ganz, ganz anfeuern. Nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Uhr, Radio Ladies First aus Baden-Baden zur Verkehrslage. L384 Mössingen-Gomaringen zwischen Nähren und Gomaringen. Gefahr durch freilaufende Pferde. Radio Ladies First aus Baden-Baden. Unser Mikrofon ist Nicole Bogut. Guten Abend.